Auf meinem Planet. Auf meinem Planet. Auf meinem Planet. Komm auf meinem Planet. Komm auf meinem Planet. Die Wiesen sind blau. Auf meinem Planet. Wir fliegen hier rauf. Auf meinem Planet. Komm auf meinem Planet. Das hier ist meine Welt. Das hier ist meine Welt, komm rein und mach's dir bequem. Jedes Brot wird geteilt, alles kannst du dir nehmen. Also steig in die Rakete ein, ich kann es nicht erklären. Hast du die Anziehung bemerkt? Hier ist alles nicht so schwer. Wir kreisen durch das Nichts, aber alles ist hier. Ich liebe dieses Leben und vor allem mit dir. Denn es geht dir so gut, seitdem du auch hier bist. Weißt du noch, wie du erst dachtest, du traust dich nicht? Doch hier ist alles möglich, mit tränenden Augen stehst du draußen, denn es regnet täglich Käse und Trauben. Das Leben wächst laufend, der Wunsch wird bald verschwinden. Hier kannst du das Glück in Reinform aus der Milchstraße trinken. Deine zweifelnden Gedanken, sie sind nichtig. Egal woher du kommst und was du machst, es ist nicht wichtig. Diese Zeit ist vorbei, ich spür, du weißt, was ich mein. Guck, das Wurmloch steht vor dir, spring einfach hinein. Auf meinem Planet fließt Wasser bergauf. Auf meinem Planet wird Plastik zu Staub. Auf meinem Planet ertrinken wir nicht im Dreck. Komm auf meinem Planet, der Himmel ist violett. Komm auf meinem Planet, die Wiesen sind blau. Auf meinem Planet, wir fliegen hier rauf. Auf meinem Planet, da gibt es keine Intrigen. Gedichte werden geschrieben von zwischenmenschlichem Frieden. Das hier ist meine Welt, mein kleiner runder Planet. Ich hab letztens eine Banane mit Streifenmustern gesehen. Spannend, was man hier bei den Kneipentouren erlebt. Niemand klaut dein Hab und Gut, bist du eingeschlummert auf Ees. Ich weiß, bei dir traut sich keiner über den Weg. Aber hier ist, wo die Leute nicht neidisch sind oder gehen. Wir begleiten dich, wo's nur geht. Ja, so einfach ist das System, weil wir eine Einheit sind und jeder das Kleingedruckte versteht. Du weißt nicht, was mir deine Worte bedeuten. Lass uns reden für immer, das ist der Ort aus deinen Träumen. Jenseits der ortischen Wolke hilft man sich gegenseitig und löscht gemeinsam den Brand drüben im Dorf seiner Freunde. Siehst du die Sonne im Norden, wie sie aufgeht jeden Tag? Wir sind draußen bis um 8 und dann blau bis in die Nacht. Nimm meine Hand und wir tanzen jetzt im Mondlicht durch das Pflanzenzelt. Merkst du, wie alles gedeiht, das Obst und jeder Apfel schmeckt? Auf meinem Planet fließt Wasser bergauf. Auf meinem Planet wird Plastik zu Staub. Auf meinem Planet ertrinken wir nicht im Dreck. Komm auf meinem Planet, der Himmel ist violett. Komm auf meinem Planet, die Wiesen sind blau. Auf meinem Planet, wir fliegen hier rauf. Auf meinem Planet, da gibt es keine Intrigen. Gedichte werden geschrieben von zwischenmenschlichem Frieden. Auf meinem Planet. Auf meinem Planet. Auf meinem Planet. Komm auf meinem Planet. Komm auf meinem Planet. Die Wiesen sind blau. Auf meinem fliegen hier rauf. Auf meinem Planet. Da gibt es keine Intrigen. Gedichte werden geschrieben von zwischenmenschlichem Frieden. Mein Planet.